Ich will nicht vergehen, ich will sein wie ein Stein. Mein Herz im stürmischen Getose, meine Gedanken kreisen und irgendwie bin ich nicht da. Bin ich nicht da. Durchforsche Dinge, von denen ich nicht weiß. Versuche auszubrechen aus dem normalen Trott. Denn was man uns beibringt, ist nur Schrott. Was man uns beibringt, ist nur Schrott. Du wirst nicht vergehen. Du musst sein wie ein Stein. Dein Herz im stürmischen Getose. Deine Gedanken kreisen und irgendwie bist du nicht da. Bist du nicht da. Bin beim Abwaschen und schau in den Dreck und frag mich, wo geht er hin, wenn er die Spiele verlässt. Wenn er die Spiele verlässt. Ich will nicht vergehen. Ich will sein wie ein Stein. Mein Herz im stürmischen Getose. Meine Gedanken kreisen und irgendwie bin ich nicht da, bin ich nicht da, bin ich nicht da.